Abschnitt 37 aus Finnische Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Finnische Märchen, übersetzt von Emmy Schreck. Die estnischen Wölfe aus Pieksämäki. An einem Sommertage ging ein Mann in den Wald hinaus, um eine Rodung zu pflügen. Da merkte er, dass hinter dem Zaune am Felde ein Wolf lauerte, und plötzlich spritzte ihm dessen Wasser in das Gesicht. In seinem Ärger darüber segnete ihn der Mann. Anmerkung: Im Finnischen wird oft der Ausruf »Gott segne dich« im Ärger gebraucht. Ende der Anmerkung. Und siehe da, der Wolf verwandelte sich alsbald in einen Menschen. Verwundert fragte ihn nun der Mann, »Wer bist du?« Der Wolf erzählte, »Ich bin ein estnischer Wolf, einer aus der Hochzeitsschar, von der alle in Wölfe verwandelt wurden. Einst wanderte St. Peter und der andere umher, um zu taufen und zu lehren, und kamen in ein Dorf, in dem eine Hochzeit gefeiert wurde. Sie baten um Speise und um ein Nachtlager. Aber man versprach ihnen nichts und gab ihnen nichts. Da fluchte ihnen St. Peter und sagte, wartet, bis einer euch segnet, schlug die Tür zu und ging fort. Nach einiger Zeit schickte St. Peter seinen Gefährten zu sehen, was die Leute im Hochzeitshause trieben. Der kam wieder zurück und berichtete, sie springen an den Wänden hinauf. Da habe ich die Tür zugemacht und bin fortgegangen. Nun gehe wieder hin und sieh, was sie jetzt tun. Sie heulen da drinnen wie Wölfe. Nach einer Weile sagte St. Peter aufs Neue, sieh mal nach, was sie jetzt tun. Da waren sie alle zu Wölfen geworden und die ganze Gesellschaft rannte in Wolfsgestalt in den Wald hinaus. Die Sage erzählt, dass einst ein Jäger einen Wolf erbeutete, der silbernen Braunschmuck trug. Seinesgleichen trafen so viele in dem Lande, dass ein Sprichwort aufkam, der ist wie ein estnischer Wolf. Anmerkung: Sprichwort aus Hapavesi, der ist wie ein estnischer Wolf, bezeichnet einen sehr bösen Menschen. Ende der Anmerkung. Der Wolf, von dem vorhin die Rede war, trug einen Frauengürtel und eine kupferne Brustschnalle. Ende von Abschnitt 37. Ende von Finnische Märchen, übersetzt von Emmy Schreck.